Ja, René Südo, herzlich willkommen in Hamburg und ich sage erstmal schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, freue mich sehr. Genau, es hat ein bisschen, es war ein bisschen kompliziert das Ganze. Ich bin zuerst zum Deutschen Operettenhaus gefahren, statt zum Deutschen Schauspielhaus, wo wir ursprünglich verabredet waren, aber du warst, glaube ich, auch ein bisschen spät dran, ne? Ja, also auf Tour ist es natürlich so, dass die Deutsche Bahn ganz gerne mal seine 5 bis 10 Minuten hat und so gesehen hat sich alles gut ausgegangen. Genau, auf Tour, das ist ein gutes Stichwort, darüber sprechen wir auch gleich und erstmal wollen wir dich aber vorstellen für die Banausen, oder du stellst dich am besten selber vor, für die Kulturbanausen, die dich womöglich nicht kennen, vielleicht fasst du mal in ein paar Worten zusammen, wer du bist, wo du herkommst, beziehungsweise wo du hingehst und überhaupt. Naja, Kulturbanausen ist immer, also naja, gut. Also ich, mein Name ist René Südo, ich lebe im Ruhrgebiet und bin aber die ganze Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour, als Kabarettist vor allen Dingen, auch mal als Schauspieler, als Schriftsteller, als Filmemacher, aber Kabarett ist eigentlich mein Hauptberuf. Okay, du hast, das kann man auf deiner Wikipedia, das ist eine eigene Wikipedia-Seite, oh, cool, da steht, dass du 1996 mit dem Theater begonnen hast. Dann hast du auch Regie geführt und hast auch einige Preise eingeheimst und du bist Diplom-Volkswirt und, Quatsch, Diplom-Volkswirt bist du nicht, glaube ich, ne? Diplom-Film- und Fernsehwirt und 2012 warst du dann auch noch Poetry-Slammer und da warst du auch äußerst erfolgreich, zumindest steht das so auf Wiki und du liebst darüber hinaus Lyrik und Poesie, passt ja sowieso zu Poetry und inzwischen machst du also, wie du ja eben schon gesagt hast, Kabarett. Das klingt nach ganz vielen verschiedenen Dingen, die du gemacht hast. Kannst du dich nicht festlegen? Bist du auf der Suche oder bist du jetzt im Kabarett angekommen? Also wenn man es auf die Zeit hochrechnen würde, würde ich schon sagen, das Kabarett ist mein Vollzeitberuf. Also ich trete, also 95% meiner Zeit verbringe ich mit dem Kabarett. Mhm. Und die 5%, die übrig bleiben, sind dann für alle anderen Disziplinen da. Aber es gibt einfach verschiedene Sachen. Manchmal kann man etwas in einem Gedicht besser ausdrücken als in einem satirischen Text. Manchmal kann man besser einen Film machen, für den man dann allerdings immer sehr viel Geld braucht. Deswegen dauert das immer Jahre. Und manche Geschichten kann man besser in einem Roman erzählen, aber da die Satire mein Hauptbetätigungsfeld ist, schaue ich schon mittlerweile, was sind so satirische Elemente im Alltag oder in der Politik. Wo würdest du die wesentlichen Unterschiede zwischen Schauspielerei und Kabarett sehen? Ich sage mal, der Kabarettist in mir hat das Glück, dass da noch ein Schauspieler als Backup steht. Also es fällt mir leichter auf der Bühne was zu spielen, wenn Figuren auftauchen oder einfach die Sicherheit auf der Bühne, die habe ich durch die Schauspielerei. Aber ansonsten gibt es da nicht so viele Berührungspunkte. Der Kabarettist ist in meiner Sichtweise der Autor und der Schauspieler ist dann der auf der Bühne. Ich habe gelesen, du bist sozusagen also nicht ganz freiwillig Kabarettist geworden, sondern deine Frau hat dich da so ein bisschen hingedrängt. Wie muss ich mir das vorstellen? Erzählst du zu Hause ständig politische Witze? Hast du immer Pointen auf der Zunge oder wie kam das? Ja, sowohl meine Frau als auch ich, also ich glaube, wir verbringen unseren Alltag mit sehr viel Humor, ja, und mit sehr viel dummen Sprüchen, das stimmt schon. Als ich so als Hobby Poetry Slam angefangen habe, habe ich dort immer politisches Kabarett gemacht. Ich habe 6 Minuten Tagespolitik gemacht. Und das kam ganz gut an und so sagte dann meine Frau, probier's doch mal mit Kabarett, was ich seit meiner Schulzeit nicht mehr gemacht habe. Und ich wollte das nicht machen, eben weil ich in so vielen Disziplinen unterwegs bin. Und dann hat sie mich gedrängt, mich bei Kabarettwettbewerben anzumelden. Und ich habe gesagt, ich bewerbe mich bei einem. Und wenn das klappt, dann vielleicht noch beim zweiten. Und ich habe den ersten gewonnen und dann kam der nächste und so weiter und so fort. Und innerhalb eines Jahres wurde ich Vollzeitkabarettist. Okay, und dann bist du irgendwann ja auch in der Anstalt gelandet, bist eingeliefert worden sozusagen. Das war, glaube ich, 2015, kann das sein? Der 3. März irgendwie. Ich glaube, da ging es um die Anschläge von Paris unter anderem. Ich plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie kam das zu diesem Auftritt, beziehungsweise wie, ohne dass du jetzt Geheimnisse preisgeben musst, läuft das Ganze ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich war da tatsächlich erst ein Jahr als Kabarettist unterwegs und war bei den Veranstaltern schon quasi innerhalb von wenigen Wochen bekannt. Und auch das Fernsehen ist natürlich immer dahinter, was gibt es Neues? Und da kam tatsächlich ganz einfach die Anfrage bei der Agentur, hättest du Lust, in der Anstalt aufzutreten? Hinterher habe ich erfahren, dass Max Uthoff da einen großen Anteil dran hatte, dass der Interesse an mir gezeigt hat. Okay. Also Max war eigentlich so dann der, der mich dafür, glaube ich, entdeckt hat, würde ich sagen. Die Texte für die Anstalt, die schreibt ja hauptsächlich, oder schreiben ja eigentlich Dietrich Kraus, Max und Klaus. Und die Soloprogramme, das schreibt dann jeder selbst, oder? Genau, ja. Also die Spielszenen, die bekommen wir dann vorgelegt. Und unsere Soloauftritte, das sind dann Teile aus dem Programm oder extra dafür geschrieben, was ich immer versuche. War das damals auch so? Hast du extra dafür geschrieben? Ja, ich habe extra einen Text dafür geschrieben, der war allerdings sehr religionskritisch, da gab es dann einige Probleme, sodass ich dann auf einen anderen Text zurückgreifen musste. Oh, Zensur! Ich weiß nicht, ob es Zensur war, vielleicht passt es auch nicht in die Sendung, aber... Dann nennen wir es Vorsicht. Ja, sagen wir Vorsicht. Also ich gehe doch auch mit Religion sehr hart ins Gericht, manchmal in dem Programm, auch in dem aktuellen. Und vielleicht ist es dann beim Fernsehen dann nochmal eine andere Hausnummer als auf der Bühne. Okay, wahrscheinlich. Über dein Access-Programm sprechen wir natürlich auch gleich. Über eine Sache würde ich ganz gerne noch mit dir sprechen. Und zwar, besonders so in den sozialen Medien ist häufig zu lesen, ja, dass Kabarett im Prinzip die besseren Nachrichten sind, die besseren Informationen liefern. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Für mich ist Kabarett schon im Wesentlichen eine Meinung, die halt vertreten wird, beziehungsweise überspitzt, durchaus auch Fakten, die überspitzt dargestellt werden. Wie siehst du das? Siehst du Kabarett als Nachrichtenersatz? Nein, um Gottes Willen. Also ich höre das auch sehr häufig und ich würde immer sagen, Kabarett ist Unterhaltung. Es ist Unterhaltung mit Haltung. Ja, also dass man tatsächlich versucht, man stellt seine eigene Haltung auf die Bühne und hat auch tatsächlich was zu sagen, worüber die Leute nachdenken sollen, aber man darf nie vergessen, dass es Unterhaltung ist. Wir sind nicht die, die auf der Bühne stehen und das Einzige die Wahrheit sagen. Das wird ja manchmal so gedacht. Ich würde auch sagen, wir stellen das überspitzt dar und beleuchten es manchmal von einem anderen Blickwinkel aus und das ist wichtig, um ins Nachdenken zu kommen, aber ich würde niemals sagen, dass wir die bessere Nachricht machen. Wir sind Unterhaltung. Unterhaltung mit Haltung, genau, okay. Volker Pispers hat ja mal so sinngemäß gesagt, er hat ja seinem Publikum eigentlich vorgeworfen, irgendwie so, ihr tut so, als wenn ihr im Widerstand wärt irgendwie und wenn es irgendwann mal wirklich ganz, ganz schlecht läuft und die Verhältnisse ganz aus dem Ruder laufen, dann geht ihr in den Keller, holt den Karton raus mit den Kabarett-Eintrittskarten und sagt, ich war im Widerstand. Ist Kabarett fürs Publikum durchaus auch so ein bisschen das eine Beruhigung des eigenen Gewissens? So, ich gehe dahin, ich tue und denke das Richtige? Also ich glaube nicht, dass es eine Form von modernem Ablasshandel ist, aber ich denke schon, dass es mal gut tut, sich gemeinsam aufzuregen. Mhm. Das schon. Aber ich sehe tatsächlich in den Zuschauern, die auch ins Kabarett gehen, dass die auch tatsächlich dann im Kleinen etwas tun. Nicht umsonst sitzen da ganz viele Lehrer, die ja was fürs Gemeinwohl tun, okay. Ne, die quasi Schüler unterrichten und auch ganz viele Kulturleute, die kleine Initiativen machen und so. Es geschieht ganz viel und das ist das zum großen Teil das Kabarettpublikum. Mhm. Man kommt auch manchmal in Städte, da sitzt dann so der Geldadel und lässt sich den Hofner vorführen, der sie dann ein bisschen beleidigt 2 Stunden lang und das merkt man dann am Applaus. Und die lassen sich dann auch ganz gerne mal unterhalten, aber es kommt seltener vor. Also vielleicht die extremste Erfahrung war, als ich mal im Bundestag gespielt habe. Bundestag? Ja, im traditionellen Spargelessen der baden-württembergischen Landesvertretung. Und da saßen dann Politiker und Journalisten, die alle was zu sagen hatten. Und meine Agentur hat es mir verkauft mit, da kannst du mal vor den Leuten reden, die es auch angeht. Da war ein bisschen schockierend zu sehen, wie wenig sie sich dann doch dafür interessiert haben. Wie sehr das dann doch an denen abperlt. Also nur dafür auch, was kann das Kabarett auch erreichen oder ist Kabarett Widerstand? Ich setze mich manchmal diesen Sachen aus, aufzutreten, wo Leute sind, die nicht sofort mit mir einer Meinung sind. Und das sind sehr harte Auftritte manchmal. Ja. Also es gab einen Auftritt vor 400 Investmentbankern, die ich eigentlich in eine Dreiviertelstunde beleidigt habe. Da geht man dann halt ohne Applaus von der Bühne. Aber zumindest kam das Lob, dass ich alle Begriffe richtig verwendet hätte. Ich setze mich dem manchmal bewusst aus, in der Hoffnung, doch was verändern zu können. Aber ich glaube, das ist eine Chimäre. Okay. Deine Programme sind ja eher zeitlos sozusagen. Also wir haben ja allgemeine Themen. Über das deines aktuellen Programms sprechen wir gleich nochmal. Aber du lässt ja auch immer ganz gerne Tagespolitik einfließen. Das heißt, deine Programme sind im Prinzip dynamisch, die wachsen sozusagen. Und je nachdem, was passiert, lässt du das eben mit einfließen. Mhm. Ich habe so ein bisschen an so irgendwie Heute-Show oder Extra 3 gedacht irgendwie. Da sitzen ja irgendwie haufenweise Gag-Schreiber zusammen, zumindest stelle ich mir das so vor, die dann die ganze Woche über nichts anderes machen, als halt wirklich die Nachrichten zu sammeln, Gags zu schreiben, Pointen zu machen und so weiter und so fort. Hast du auch ein Team oder bist du da wirklich auch in dem Sinne Solo-Künstler? Das machst du ganz alleine. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde mir wünschen, ich hätte ein 10-12-köpfiges Team hinter mir. Aber tatsächlich muss ich jeden einzelnen Satz mir selbst abbringen. Und ich, also es ist keine Angabe, glaube ich, wenn ich sage, ich bin der akribischste Autor unter den Kabarettisten. Also ich denke 2 Wochen darüber nach, ob da ein Komma oder ein Semikolon steht. Also es ist wirklich, die Texte sind bis ins kleinste Detail durchgefeilt. Ja. Also ich habe heute noch im Zug eine Änderung gemacht, eine halbe Seite rausgeschmissen und die auf zwei Sätze runtergekürzt und für diese 2 Sätze habe ich die komplette Zugfahrt gebraucht. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr akribisch und gerade bei der Tagespolitik ist es dann schwierig, weil man eben schnell produzieren muss, eine Formulierung zu finden, hinter der man selbst stehen kann und sagen kann, das ist jetzt exakt das, was ich sagen möchte. Ja, außerdem weißt du ja auch gar nicht, ob der Gag zündet, ne? Und vor allem weiß man auch nicht, ob den Gag nicht schon jemand gemacht hat. Also gerade die Kollegen beim Fernsehen, die eben in großen Teams zusammenarbeiten, die finden natürlich die Gags, die sowieso naheliegen und auf der Straße sind, die haben die schon längst rausgefeuert, bis man dann selbst als Theatermensch 2 Monate später vielleicht damit auf die Bühne geht. Da muss man schon immer gucken, was gibt's schon, haben die Kollegen von der Heute-Show schon gemacht, muss ich eine andere Variante finden. Was ja auch gar nicht so schlecht ist. Also deswegen denke ich dann noch mehr um die Ecke und versuche noch weiter vielleicht ins Absurde zu gehen oder so etwas. Aber das ist ja die Arbeit, die Spaß macht auch. Aber klingt schon nach einem Fulltime-Job, ne? Ja, tatsächlich. Also die Arbeit am Schreibtisch ist eigentlich schon der Fulltime-Job. Also die 2 Stunden abends spielen ist schon fast Erholung. Okay. Ja, dein letztes Programm hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Vorsicht vor dem Munde. Ja, Warnung vor dem Munde. Oder ja, genau. Warnung vor dem Munde. Genau. Und sprechen wir jetzt mal über dein aktuelles Programm. Wie heißt das, beziehungsweise worum geht's da? Du hast, glaube ich, gestern die erste Vorpremiere gehabt, ne? Genau, das Programm ist Die Bürde des weisen Mannes. Sehr kryptischer Titel. Mhm. Natürlich beziehe ich mich dann auch auf das Gedicht von Rudyard Kipling, Die Bürde des weisen Mannes. Aber der Titel erklärt sich daher, dass es ausschließlich um Bildung geht. Wohlgemerkt in allen Facetten, also alles kommt vor, von Religion über Schule bis hin zu Internet und Fernsehen, was uns ja auch prägt, bildet. Und es ist vielleicht das erste Programm, das sich geschlossen um einen Themenkomplex dreht. Und das ist, finde ich, eine Weiterentwicklung. Ich hoffe, die Zuschauer sehen es genauso. Zumindest gestern bei der Vorpremiere haben die Leute zumindest rückgemeldet, dass es aus einem Guss wirkt. Und das ist so der Weg, wo ich eigentlich dann auch hin möchte. Aber in dem Programm hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, forderst du auch durchaus eine ganze Menge vom Publikum, oder? Ja, eigentlich in jedem Programm. Also ich höre sehr oft, gar nicht mal von Zuschauern, eher dann von Redakteuren, komischerweise, was ich mache, ist sehr schwierig, sehr intellektuell. Ich verlange sehr viel von den Zuschauern. Aber ich glaube, dass Kultur oder zumindest jede Kultur, die mich beeindruckt hat, mich auch immer fordert und herausfordert, manchmal auch überfordert. Und dann verändert sie mich auch. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man die Zuschauer auch mal 2 Stunden lang fordern darf, mitzuarbeiten, mitzudenken und auch einen schwierigen Abend zu erleben, der trotzdem unterhaltsam ist. Wenn nicht, können sie ja auch dann nächste Woche 2 Stunden lang in eine Stand-up-Comedy-Show gehen, wo man einfach befreit lachen kann. Alles legitim. Aber ich bin dann eben der auf der Bühne, der sagt, okay, Sie müssen heute mitarbeiten, Sie müssen heute mitdenken, aber ich glaube, es wird Ihnen Spaß machen und es wird sich lohnen. Okay. Jetzt haben wir so viel über Kreativität gesprochen. Ein Problem der Kreativen, wollte ich eigentlich sagen, ja. Ich zähle mich mal im weitesten Sinne auch dazu, ist, dass es ja durchaus auch so habe ich gerade in letzter Zeit gehabt, so eine Art kreative Leere gibt oder so das Gefühl, ach, ich weiß nicht, bringt alles nichts oder irgendwie, ich bewirke nichts, beziehungsweise ich bin selbst eigentlich mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Also ich kenne diese Momente von mir sehr gut. Häufig kommen die glücklicherweise nicht vor, aber es gibt sie halt. Wie ist das bei dir? Kennst du solche kreative Leere und was, wenn ja, wie gehst du damit um? Was machst du damit? Also ich kenne durchaus die Verzweiflung, dass man unzufrieden ist mit seiner Arbeit, dass man sich denkt, das reicht doch nicht. Dann schaut man sich was anderes an und denkt sich, na gut, vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Aber also die Verzweiflung darüber, dass etwas nicht gut genug ist. Die kenne ich sehr gut. Aber sowas wie eine Schreibblockade oder so gibt es eigentlich nicht. Also ich sammle ständig irgendetwas in Notizbüchern oder im Notfall schreibe ich es mir ins Handy oder rede es auf meinen Anrufbeantworter. Auch das kommt manchmal vor. Also Material entsteht permanent und sollte mir mal in einer Disziplin nichts einfallen. Also sollte ich über einen Kabaretttext verzweifeln, den ich nicht fertig bekomme, dann mache ich einfach 2 Tage Pause und schreibe Prosa oder Lyrik. Also ich wechsle dann einfach die Disziplin und das hilft manchmal, um den Kopf frei zu kriegen. Ich glaube, es ist viel schwieriger, wenn man nur in einer Disziplin unterwegs ist. Also als Vergleich, wenn man jetzt als Musiker den ganzen Tag Rockmusik spielt, es hilft dann mal so, sich eine Jazzplatte anzuhören. Wie lange warst du unterwegs mit deinem letzten Programm, Warnung vor dem Munde? Also ich habe so einen Rhythmus von 2,5 Jahren, dass ich so alle 2,5 Jahre ein neues Programm bringe. Und das hatte 127 Vorstellungen, nicht mitgezählt alle Fernsehsachen, Radio, Mixshows etc. Also nur 127 Solo-Vorstellungen. So, und jetzt geht's mit dem neuen Programm los. Wie gesagt, gestern Abend Vorpremiere. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit einem neuen Programm auf die Bühne geht und keine Ahnung hat, ob und wie das Ganze jetzt angenommen wird? Ist da wirklich dann vorher das Lampenfieber einfach größer, als wenn man das Ding jetzt schon 50 Mal gespielt hat und im Prinzip so ein bisschen weiß, wie es geht? Wie, oder beschreib doch einfach mal dein Gefühl gestern Abend. Wie war das? Es ist immer schrecklich. Die Vorpremiere ist das Schrecklichste. Oder die Vorpremieren sind eigentlich das Schrecklichste. Aber durch die geht man, damit die Premiere dann locker läuft. Das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich, es gibt dann Texte, von denen man denkt, okay, die funktionieren auf jeden Fall und plötzlich kommt da eben keine Reaktion. Und an anderer Stelle, wo man denkt, naja, das ist so ein Nebensatz, kommen plötzlich Lacher oder Applaus und man denkt sich, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht so gedacht. Also über die Wie machst du das, wenn du solche Erlebnisse hast, irgendwie jetzt einen Nebensatz, der eigentlich für dich jetzt gar keine Pointe ist oder so und der plötzlich irgendwie unglaublich gut ankommt, arbeitest du dann damit, dass du beim nächsten Mal sagst, okay, den platziere ich jetzt einfach ein bisschen pointierter oder so? Nee, das nicht, aber ich kann mich darauf zurücklehnen, dass der wohl wahrscheinlich funktioniert. Aber trotz allem ist ja jedes Publikum anders. Es ist trotzdem immer ein anderer Organismus. Es kommt immer darauf an, wie viele da sitzen, welcher Landstrich es ist manchmal. Kommt tatsächlich darauf an, welchen politischen oder religiösen Hintergrund die Leute haben, die da sitzen. Und im Ruhrgebiet lachen sich die Leute tot über Dinge, die in Niederbayern nicht funktionieren und umgekehrt. Also das ist ja auch das Spannende und das Schöne. Aber natürlich mit dem neuen Programm geht man auf die Bühne und denkt sich, hoffentlich interessiert das irgendeinen, was ich da zu sagen habe. Aber gestern waren die Reaktionen so, es war streckenweise auch sehr ruhig, weil es auch ein ernstes Programm durchaus ist. Sie haben aber trotzdem an den richtigen Stellen gelacht und hinterher war es in den Gesprächen so, dass die Leute das gut fanden. Das baut schon mal auf. Wie oft pro Jahr trittst du in etwa auf? Das kommt immer darauf an, was alles als Auftritt gezählt ist, aber so 100 bis 120 Auftritte sind es dann doch eigentlich immer. Und mit dem aktuellen Programm hast du dann jetzt also, kann ich davon ausgehen, 1,5-2 Jahre zu tun sozusagen? Ja, also mein Plan ist jetzt, das bis Herbst 2020 zu spielen, je nachdem, wie gut das läuft. Also wenn die Leute sagen, ja, wir wollen das hören, kann ich es auch unter Umständen noch ein bisschen länger spielen. Wenn die Leute sagen, ach ja, vielleicht ist jetzt ein anderes Thema dran, dann schreibe ich vielleicht schneller an einem neuen. Aber so 2,5 Jahre ist eigentlich die Schlagzahl, die ich mir vorgenommen habe. Ja. Bist du dann jetzt sozusagen erstmal im Tunnel oder planst du auch schon Dinge danach? Also ich habe jetzt ein Jahr Zeit, was anderes zu machen. Also ich spiele jetzt dieses Programm ein Jahr lang ganz frei und schreibe dann an Romanen weiter oder solche Sachen. Und im nächsten Jahr muss ich dann schon anfangen, über das neue Programm nachzudenken. Obwohl ich zum neuen Programm, ich habe schon den Titel und ich weiß in etwa, wie ich anfange und was in etwa der Inhalt ist. Wir sprechen jetzt über das Programm nach dem jetzigen, oder wie? Genau, wir sprechen über das Programm 2020. Es gibt den Titel, es gibt in etwa den Inhalt und ich suche mir immer eine neue Aufgabe. Dieses Mal war es eben ein Programm nur zu einem Thema zu machen. Beim nächsten Mal versuche ich, das möglichst lustigste Programm zu machen, was ich bisher gemacht habe. Okay. Mal schauen. Aber mehr kann ich dir nicht entlocken im Moment wahrscheinlich. Ne? Mehr weiß ich selber. Mehr weiß ich selber. Naja, wenn du den Titel schon weißt. Na, den kann ich noch nicht verraten, sonst nimmt den ja vielleicht jemand anders mehr weg. Na, okay. Nicht, dass er jetzt so besonders originell ist, aber ich hänge jetzt an dem Titel und den möchte ich dann 2020 rausbringen. Ja. Liebe Zuhörer, vielleicht, wenn das Mikro gleich aus ist, vielleicht habe ich Glück und entreiß René den Titel doch noch mal gucken. Aber ich verrate ihn trotzdem nicht. Ich bin sehr diskreter Mensch. Das freut mich doch. Ja, René, von deiner Seite aus war's. Meine Fragen sind durch. Möchtest du noch was loswerden oder willst du vielleicht sogar was fragen oder was auch immer? Jetzt esse ich erstmal den Reis zu Ende. Und genau, wir sitzen hier beim Chinesen. Nette Klaviermusik im Hintergrund. Ganz, ganz tolles Ambiente direkt am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir für die zweite Vorpremiere natürlich alles Gute, für die Premiere dann und für die nächsten 150, 200 Vorstellungen sowieso. Vielen herzlichen Dank. Alles klar, bis dann. Tschüss.